voller Elan hört man Florentin schon im Hintergrund. Das ist er, unser Florentin. Ich hoffe, wir können das aufrechterhalten. Der auch heute wieder bei der Folge dabei ist. Ich moderiere schon an. Kannst du nicht so aus dem Nichts einfach anfangen? Na klar, ich bin schon im Moderationsmodus, hey. Wenn das deine erste vernünftige Anmoderation sein soll, dann muss es ein bisschen professioneller kommen. Okay, wir sind on air in 3, 2... Es ist 18.16 Uhr, herzlich willkommen zum Podcast UFO Folge 23. Gegenüber sitzt von mir natürlich auch wieder Florentin Willen, der ist mit dabei. Hallo Florentin. Herzlich willkommen, vielen Dank für diese tolle Einleitung. Natürlich mir gegenüber sitzt mein Kompagnon und Weggefährte Stefan Titzel. Kompagnon hat in dieser Moderation nichts verloren, ein Wort, das in diese Moderation einfach nicht passte. Aber kein Problem, das verzeihen wir dir. Hallo, mein Name ist Haudegen, Grenzgänger oder Miesepeter, je nachdem. Viel Spaß. Wir freuen uns auf eine Stunde. Ja, warum denn? Warum? Na, ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, so viele neue Hörer bekommen in der letzten Woche, dass wir jetzt natürlich schon von einem ganz anderen Level an Publikum sitzen. Wir haben viele neue Hörer bekommen. Wir waren... Das müssen wir kurz mal aufarbeiten. Also, ich bin nicht genau mit unserer Marketingabteilung verknüpft, also habe ich nicht genau mitbekommen, warum. Waren das die Flyer, die wir verteilt haben? Haben die jetzt endlich den Erfolg gebracht, den wir wollten? Ja, die USB-Sticks. Wir haben ja die ersten 22 Folgen komplett auf USB-Sticks geladen und die in den Fußgängerzonen ausgeworfen, also von Dächern. Und ich glaube, das hat Früchte getragen. Wir haben Leute beworfen von Dächern mit USB-Sticks. Das war der Plan. Ja, genau. Absolut. Das heißt, wir können jetzt auch relativ klar schon die Grenze ziehen zwischen den alten, coolen Nostalgie-Oldschool-Hörern und den neuen, lamen, ich mache jetzt auch bei diesem tollen, hippen Podcast mit Berlin-Mitte, ich hole mir jetzt auch ein Chai-Tea-Latte-Grande mit Sojamilch dazu. Das heißt, wir haben jetzt Hörer erster Ordnung und Hörer zweiter Ordnung. Der Aufruf geht natürlich ganz klar raus. Diese beiden Gruppen dürfen sich nicht treffen. Ich will nicht, dass einer von euch erster Ordnung Hörern morgen auf dem Schulhof sich an den Tisch der zweiter Ordnung Hörer setzt. Nein, das muss ganz klar getrennt bleiben. Wir haben da auch eine ganz klare Vorstellung. Also wir antworten auch nur den Leuten erster Klasse. Also man kann sich aber auch hocharbeiten. Also je nachdem, wie viel man spendet bei flatter.com/das-podcast-UFO oder so, kann man sich, weiß ich nicht. Man kann sich jedenfalls hocharbeiten, je nachdem, wie man mit uns umgeht und wie man mit uns Nachrichten schreibt oder auch man Rückmeldungen schreibt. Ich würde sagen, die Hörer zweiter Ordnung müssen jetzt einfach auf die Hörer dritter Ordnung warten, die in der nächsten Staffel sozusagen kommen. Hier haben dann auch jemanden, auf dem sie runterhacken können, aber wer erste Ordnung ist, der kommt auch nicht mehr runter. Also wer damals noch die Glücksbärchis angeschaut hat im Fernsehen, die Turtles Samstagmorgen, zusammen mit Luke Mockridge vorm Fernseher saß und gesagt hat, darüber werde ich in 5 Jahren mal ein Stand-Up-Programm schreiben. So, das waren 2 Minuten 21. Nach 2 Minuten 51 waren wir bei Luke Mockridge. Sehr gut. Wir wollen nämlich in dieser Folge wollen wir über das sprechen, was uns früher bewegt hat. Wir wollen über Nostalgie sprechen. Jetzt erstmal ganz kurz stopp. Da muss ich ganz kurz sagen, ich finde es toll, dass wir bei 2 Minuten 51 erst bei Luke Mockridge waren. Bei der Folge hätte ich gedacht, so nach 12 Sekunden ist der Name schon drin. Wir haben es ausgehalten. Nee, aber ich möchte jetzt auch, ich habe viele Beschwerden bekommen, was diesen Podcast angeht. Und zwar zu unserem Gesinge. Und dass wir zu viel singen und dass es nicht gut ankommt. Ich will jetzt aber nicht, ehrlich gesagt, dass es so rüberkommt als, wir haben jetzt 500 neue Zuhörer bekommen. Wir waren in den Podcast-Charts auf, weiß ich nicht, Platz 6 oder 8 oder irgendwie sowas. Und dass es jetzt so rüberkommt, wir würden uns jetzt der Masse anbiedern und wir würden jetzt nicht mehr singen. Nein, Leute, da kommt ihr so schnell nicht raus. Wir ziehen unser Ding durch. Und wait. Der Trakt. Cause an angel. Du wolltest doch, was ich mir überlegt habe, du wolltest doch heute noch über Jurassic Park reden. Und vielleicht weißt du, da. Dinosaurier. Flugsaurier. Genau so ist es nämlich entstanden. Und dann kommt der T-Rex und dann kommt der Brachiosaurus und dann hauen die Menschen kaputt. Und Chris Pratt ist mittlerweile Star. So wurden früher Lieder geschrieben. Beethovens Fünfte. Nein, der war einfach nur. Vielleicht war das beste Stück, das jemals geschrieben wurde. Ja. So wurden früher Lieder geschrieben. Aber ich glaube, der war schon so ein kleiner Downie dann am Ende. Der hat nicht mehr so viel gehört und hat einfach irgendwie so richtig gelangweilt auf die Tasten gehauen. Das hat einfach nicht. Ein bisschen was von. Da war nicht so mehr viel dahinter. Von so einer 14-jährigen Teenagerin, ne? So, so ein bisschen. Ja, der war auch so genervt von seinen Fans und dachte, komm, jetzt ein Song für euch. So stelle ich mir das im Prenzlauer Berg vor, wenn diese hocherzogenen Kinder irgendwie keinen Bock haben. Räum dein Zimmer auf, Bianca, Septina, Stefania. Ne. So kommen das dann rüber, ne? Ich wohne in einer Wohnung, wo gerade über mir irgendwer Klavier lernt oder so. Und ich finde es toll, dass er einfach komplett keinen Fortschritt macht, sondern weil jeden Tag setzt er sich pünktlich irgendwann so gegen 18 Uhr einfach ans Klavier und spielt Tonleitern. Und nervt. Und ich weiß nicht, das macht doch gar keinen Bock. Also wenn man dann versucht mal wenigstens einen Song zu spielen, der super einfach ist. Oder wenigstens alle meine Entchen oder irgendwie sowas. Oder für Elise hat am Anfang 2 Töne. Das kann man durchziehen. Also mir würde das eine Stunde Spaß machen. Aber eine Tonleiter zu spielen die ganze Zeit und einfach die ganze Zeit ist auch für alle Nachbarn nervig. Vielleicht ist auch eine Katze einfach, die auf dem Klavier macht. Ja, vielleicht. Ich wohne ja tatsächlich gegenüber. Meine Nachbarin ist ja Klavierlehrerin. Das heißt, ich habe einen regen Durchfluss an 14-jährigen Mädchen, die ständig an meiner Haustür vorbeigeben und zu ihr in die Wohnung. Und das heißt, ich höre eigentlich jeden Nachmittag ununterbrochen dasselbe Stück. Erst schlecht, dann gut, dann dreimal schlecht, dann einmal gut, dann 4-mal schlecht und dann kommt die nächste Person. Dann höre ich das nächste Lied genau in dieser Taktung. Einfach immer wieder. Und es ist wirklich anstrengend, aber es ist ganz, ganz nett. Bringt sie denn jedem Schüler immer nur dieses eine Lied vorbei? Und dann jeder Schüler hat ein eigenes Lied, aber das wird genau immer in diesem Rhythmus gespielt. Du kannst dann immer genau abwarten. Jetzt kommt erstmal wieder 4-mal schlecht und dann kannst du wieder zuhören, dann gefällt es dir. Ich würde dann mal die Leute auf dem Flur anhalten und sagen, so, das war jetzt die 5. Woche in Folge, wo das gar nicht geklappt hat. Was ist denn zu Hause los? Hast du auch nicht geübt oder so, ne? Einfach mal die Kinder im Flur konfrontieren damit. Ja, auch die Musiklehrerin so als Druckmittel. Mir ist es egal, ob du übst oder nicht, aber Florentin Will von nebenan hat gesagt, wenn du das jetzt nicht so langsam auf die Reihe kriegst, dann wird es hier ernsthafte Konsequenzen geben. Deswegen streng dich mal ein bisschen an. Jetzt mal eine Frage an dich. Wir reden ja hier gerade über Skype, ne? Und ich meine, zum Thema Skype-Profilbilder. Ist auch gut, wenn du das, während du den Satz gesagt hast, ist zwischendurch deine Stimme zu so einer Cyborg-Stimme geworden. Das hat man ja manchmal, wenn man im Internet mit wem spricht, dass man plötzlich immer so einen drin hat und dann genau wir reden ja gerade bei Skype miteinander, genau da kam gerade so ein geiler Effekt. Das war sehr gut. Ja, ich glaube, Skype merkt das auch, wenn das Wort Skype verwendet wird. Das zählt einfach immer mit, kommt immer so ein Pling. Skype verwendet wird und kriegt dann immer eine bessere Verbindung. Ja, ist wie wenn man im Fernsehen zwinkert, da kommt ja auch mal automatisch dieses Pling. Genau das ist bei Skype. Wenn man über Skype sagt, da kommt immer so ein so wie so ein Mönchgesang. Kauf die Premium-Variante. Genau, so ein bisschen. Und ich meine, über Skype redet man ja auch oft mit Leuten, die man noch gar nicht kennt. Also ich weiß nicht, ob du das auch ab und zu machst, so irgendwie, hey, hast du mal Bock, irgendwie als Gast in den Podcast zu kommen? Dann trifft man sich über Skype und er sagt natürlich, das erste Bild, das Skype-Profilbild sagt natürlich eine Menge aus. Ne? Was ist das für ein Mensch? Ist es ein Bild von einem selber? Oder hat man irgendein anderes Bild an dessen Stelle gewählt, das einen charakterlich ausdrückt, ne? Dass man irgendwie so ein Symbol hat? Ja. Was ist denn dein Skype-Profilbild? Meinst du eine Gitarre? Nein, Skype-Profilbild ist eine Gitarre. Und das heißt, du bist Musiker, du definierst dich als, also ist ja nicht nur eine Gitarre, ist ja eine, sag ich mal, eine Rock'n'Roll-Gitarre. Ne? Also das ist ja schon mal, das ist ja eine Klampfe. Ne? Da wird ja schon mal ordentlich geschrubbelt auf dem Ding. Das ist mir gerade, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, das ist, was ich für ein Bild habe. Man kann so ein paar. Was habe ich denn für ein Bild? Man sieht ja sein eigenes Bild nicht. Doch. Der Adler. Skype hat nämlich super nonchalante Auswahl an so ein paar Bildern, die man wählen kann. Und es ist der Adler dabei, es ist eine Gitarre dabei, es sind diese Windows-Standardbilder dabei eigentlich. Da habe ich dann irgendwann mal die Gitarre genommen, einfach so gedankenlos. Aber man müsste natürlich, kannst du mir mal das ist ein grober Fehler im Internet, ein sehr grober Fehler, einfach gedankenlos irgendwas zu nehmen. Schön, dass du jetzt ein Papagei hast. Es ist ein Fehler, gedankenlos einfach ein Bild sich auszuwählen, weil der erste Blick im Internet ist immer sehr entscheidend und extrem wichtig, ja. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, sage ich oft. Seitdem du der Papagei hast, ist die Qualität der Stimme drastisch gesunken. Ich glaube. Und ich sage auch immer wieder dasselbe, ich wiederhole immer dasselbe wieder. Zum Bonus. Nee, aber jetzt mal ganz kurz, du spielst ja auch Gitarre, ne? Es ist ja nicht so, als ob das jetzt nur irgendwie so ein vorgeschobenes Image wäre, das du gar nicht erfüllst. Nein, du bist ja wirklich Musiker, du spielst Gitarre. Naja, Musiker. Du hast zu Hause in deiner Liebesfalle, habe ich gehört, 3 Gitarren an der Wand hängen, sodass, wenn eine Dame den Raum betritt, sofort eigentlich mit gespreizten Beinen aufs Bett fällt und zu sagen, 3 Gitarren, hallo, was soll ich denn noch dagegen machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was ist eigentlich die Motivation davon, selbst ein Instrument zu spielen? Also, warum? Warum macht man das? Warum spielt man eher, also du drehst ja auch deine hauptsächlich eigenen Filme. Na genau, aber hauptsächlich spiele ich ein eigenes Instrument und bin jahrelang zur Musikschule gegangen mit einer Tasche, die viel zu groß war für meinen kleinen Körper. und habe einfach das durchgezogen und geübt und geübt und geübt, damit ich einen Grund dafür hatte, eine Gitarre an die Wand zu hängen. Das ist eigentlich, es sieht nämlich wahnsinnig gut aus. Also es sieht wahnsinnig gut aus, eine Gitarre an der Wand hängen zu haben. Oder zwei, drei ist natürlich Optimalfall, vier geht es dann wieder bergab. Aber drei Gitarren an der Wand zu haben, ist schon toll. Also dafür habe ich das Ganze gerne auf mich genommen. Damit Leute wie du mich fragen und darauf ansprechen und ich im Podcast sagen kann, hey, ich habe zu Hause eine Gitarre an der Wand hängen, hey, magst du mal vorbeikommen? Das ist so ein Grund eigentlich. Ja. Ja, das stimmt. Falls ihr Stefan Titze kennenlernen wollt, die Adresse findet ihr auf unserer Facebook-Seite, die wir an der Seite auch nochmal ein bisschen pushen können. Wir haben jetzt viele neue Zuhörer und da gehört natürlich so ein bisschen, die Marketingmaschine rollt natürlich im Hintergrund. Das ist nett, Dankeschön. Das merkt man natürlich, ne? Flatter geht durch die Decke. Facebook, Twitter, da könnt ihr uns überall erreichen und da freuen wir uns natürlich auf euren Kontakt und euren Input und alles andere, was ihr sonst noch machen wollt. Aber es ist ja nicht bei vielen Sachen so. Also Instrumente, Musik ist ja eines der wenigen Dinge, die man auch akzeptiert selbst macht. Also man schaut sich Filme an, dreht aber keine eigenen Filme. Man geht irgendwie ins Ballett, tanzt aber nicht notwendigerweise selber. Aber man hört Musik und viele Leute akzeptieren auch, dass man selber Musik spielt. Aber warum? Also was ist der Vorteil, selber Musik zu spielen, anstatt Musik zu hören von Leuten, die es besser können als du? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist aber genauso, also erstmal ist es ja bei jedem Ding so, was man gerne macht. Wenn du gerne Fußball guckst, gibt es auch viele, die das einfach dann so gerne machen, dass sie auch gerne Fußball spielen würden. Oder die Tennis gucken und dann Tennis spielen. Dann gibt es auch Leute, die gerne, so gerne Musik hören und so gerne Musik machen, dass sie dann halt automatisch zur Gitarre greifen. Das ist halt ganz normal und das ist auch okay. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Ding für dich ist. Ich habe zum Beispiel mal eine Gehörgangsentzündung gehabt in beiden Ohren und habe nichts mehr gehört. Und ich konnte aber trotzdem noch gespielt wie genau, ich konnte aber trotzdem noch Gitarre spielen, weil ich habe dann einfach mein Kinn auf den Korpus der Gitarre gelegt und durch die Vibration, die die Gitarre meinen Schädel durchgeführt haben, konnte ich trotzdem noch das hören, obwohl ich sonst nichts mehr hören konnte. Und es sah bestimmt super toll aus, wenn so ein ganz kleiner Junge mit dem Kinn auf die Gitarre gepresst da sitzt und so ganz angestrengt versucht zu spielen, ja. Ja, das war super toll. Das sagte ich mir zum Beispiel auch mal bei Forrest Gump. Da gibt's ja am Ende diese Szene, wo seine Freundin irgendwie, Jenny, glaube ich, dann irgendwie in so einer abgerissenen Kneipe nackt Gitarre gespielt hat, wo ich mir auch dachte, sehr gute Instrumentwahl, sehr gut gelöst, Gitarre perfekt, wenn man nackt spielen muss, ein Instrument, fantastisch. Man kann vielleicht noch einen Kontrabass spielen oder ein Klavier. Ja. Aber Kontrabass ist sogar noch besser. Wenn du mit einer Triangel dastehst, ist es natürlich blöd, dann ist der Effekt natürlich auch nicht so. Es sei denn, du hast den perfekten Triangelkörper. Wenn du den perfekten Triangelkörper hast, habe ich schon erst einmal in meinem Leben gesehen, aber dann ist es perfekt. Ja, oder du hast deine Geschlechtsorgane sind genau so angeordnet vielleicht. Ja, du musst mal ganz kurz gucken, dass du deine Internetverbindung wieder in den Griff bekommst, weil ich verstehe dich nicht gut. Weil ich doch am Papageien, wenn du den Papageien noch kurz als Profilbild wegmachen würdest. Ja, ich hab gerade 80 Tabs offen. Ich lade gerade Twilight tatsächlich. Ich habe mir gerade, bis zu dem Moment, Ich verstehe dich gar nicht mehr. Also bis zu dem Moment, als du angerufen hast, habe ich mir gerade auf Netflix Twilight angeschaut tatsächlich, weil ich habe gesehen, das ist zur Verfügung. Und warum nicht? Warum kann man nicht mal reinschauen ein bisschen? Warum kann man nicht auch mal sagen, hey, das ist was passiert, das hat irgendwie 50 Millionen 14-jährige Mädchen irgendwie berührt auf eine Art. Ich will gucken, was da dahinter steckt. Ja, vor allem, du machst ja auch mal Witze, also du als professioneller Gag-Schreiber machst ja auch immer Witze darüber, gerade bei Twilight. Ja, ich mach jeden Tag Gags über Twilight, klar, die kommen wahnsinnig gut an. Deine ganzen Twilight-Gags. Ich weiß zufällig genau, dass du gerade an einem Twilight-Parodiebuch schreibst. Diese ganzen Gags, die du da schreibst, die musst du auch erstmal einordnen können. Du musst ja wissen, woher die kommen. Das sind diese Dinge. Also eigentlich ist es Pflicht eines Comedy-Autors, alle Dinge zu wissen, genau Bescheid zu wissen über die Dinge, über die er Witze macht, finde ich. Meine Meinung, hey. Auch dieses Wortspiel mit dem Bis zum Morgengrauen, ne? Mit diesem Bis mit einem S und zwei ist. Ist schon toll. Für mich ein Comedy-Geniestreich. Auch das so lange durchzuziehen. Nach dem ersten Film haben sich ja da schon alle drüber lustig gemacht und gesagt, was ist das für eine beschissene Idee? Das ist doch wirklich das dümmste Wortspiel, das es gibt. Und warum will man überhaupt ein Wortspiel in einem Film haben, der jetzt nicht unbedingt eine Komödie ist? Warum überhaupt? Was soll das? Das ist die einzige Nicht-Komödie, die ein Wortspiel im Titel hat. Ich glaube, damit man direkt. Was soll das? Man hätte es auch Vampire 1, 2 und 3 nennen können. Aber es sollte halt diesen romantischen Aspekt beinhalten. Und dann sollte es halt beinhalten, dass es um Biss Vampire geht. Und dann irgendwie wollte man beides zusammenbekommen. Da war sich die Marktforschung nicht ganz einig. Aber denkst du bei Biss automatisch an Vampire? Es könnte auch eine Kochshow sein. Wenn ich jetzt höre Biss zum Morgengrauen, denke ich nicht automatisch an Vampire. Geil, Frühstück. Wie mache ich ein gutes Frühstück? Ja. Oder ein Kannibalendrama oder sowas. Also ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene Facetten. Biss ist ja nicht nur jetzt von Vampiren belegt. Ich lasse mir das doch nicht wegnehmen. Es ist gerade irgendwie so ein bisschen, Biss. Es ist gerade irgendwie so Podcast Level 2 irgendwie gerade, weil ich verstehe nicht genau, was du sagst. Ich verstehe immer nur den Anfang und das Ende des Satzes. Und ich versuche immer so nebenbei, das ist so ein bisschen, das Anforderungslevel ist ein bisschen gestiegen. Ich versuche immer so, was hat er gesagt dazwischen? Wo ist die Stimme hochgegangen? Welche, oh Gott, oh. Oh Gott. Dafür, dass mein Internet zusammenbricht, bricht es eine Stimme zusammen. So RRL Disconnect so ein bisschen. Oh, ich hab Müsli verschluckt gerade. Isst du gerade Müsli? Ja, nebenbei, so mit einem Teller Müsli. Ah, ich trinke gerade einen Tee nebenbei. Da merkt man auch ein bisschen, dass wir routinierter werden, dass wir anfangen, Dinge nebenbei zu... Alles in Ordnung? Soll ich kurz rüberkommen? Oh Stefan, Gott, geht's dir gut? Oh Gott. Go Butler, soll ich kurz Go Butler informieren? Ich habe so laut gehustet, dass die Klavierspielerin aufgehört, Tulla dann zu spielen, eben vom Klavier gefallen. Oh Gott. So. Alles in Ordnung? Oh. So, aber es geht wieder. Ist rausgekommen. Also jetzt nochmal. Okay. Also jetzt nochmal. So. Du lernst auch nicht aus deinen Fehlern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Typ, ich freue mich, ich habe mir auch einen Gameboy gekauft, weil ich das einfach das Gefühl nochmal haben wollte, wie man damals Gameboy gespielt hat. Und ich habe mir auch nochmal, ich bin auch ein riesen Star Wars Fan, auch jetzt, vielleicht ist es ein bisschen gekommen, dadurch, dass man jetzt ja quasi wieder auf den neuen Film warten kann, da hat man wieder diese Gefühle, die ja hochkommen und wo man Bock hat, wieder das Laserschwert rauszukramen und durch den Garten zu laufen und mit den Kindern, meinen Nachbarskindern irgendwie zu kämpfen. Oder so. Das war nämlich echt unscheiß. Gerade bis 5 Minuten vor der Aufnahme haben Kinder draußen im Garten vor der Wohnung haben mit Laserschwertern gekämpft. Und da hatte ich Bock mitzumachen. War ein bisschen nervig. Denn währenddessen Fußball gespielt. Ich weiß auch nicht, was das für eine crazy Sportart ist, mit Laserschwertern zu kämpfen und nebenbei Fußball zu spielen. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Verstehe ich aber auch nicht ganz. Du kannst dann so als Sith Lord rausgehen. Du kannst dir dann deinen schwarzen Morgenmantel oder deinen pinken Morgenmantel, je nachdem, so über den Kopf ziehen und dann so langsam rausschweben als Sith und die große Bedrohung spielen. Ich hab gehört, dass es bei den Eltern auch immer gut ankommt, wenn man im Bademantel mit den Kindern spielt. Auf die Kinder losgeht, ja. Ich glaube, das finden die Eltern immer ganz toll, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich finde deine Wohnsituation so lustig, die Vorstellung, dass du im Erdgeschoss wohnst, mit deiner Liebesgrotte, wo überall so Frottee an den Wänden hängt. So Fellwände, ich habe Fellwände, Gitarren, ja. Gitarren nebenbei und dann noch so ein Bilder, wie du irgendwie im Jugendtheaterstück aufgetreten bist und irgendwie überall Blumen hast, weil du bist ja so ein sentimentaler, romantischer Typ und alles ist so klebrig wie in so einer Fallenpflanzen, sodass wenn eine Frau da reinkommt, sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Die klebt einfach an der Wand fest und hat keine Chance mehr. Ich habe sehr viele fleischfressende Pflanzen in der Wohnung, weil ich mal ich hatte mal ein Obstfliegen. Für die, die später eingestiegen sind, ich hatte mal ein Obstfliegenproblem. Wir wiederholen keine Story. Doch, nein, auf jeden Fall kurz. Und da habe ich mir fleischfressende Pflanzen gekauft. Und die ist alles voller, die vermehren sich wie Sau. Und überall stehen fleischfressende Pflanzen und wachsen aus den Wänden. Und man muss wirklich aufpassen hier, wo man hintritt. Trotzdem, obwohl irgendwie den ganzen Tag George Michael läuft, bist du trotzdem noch in der normalen Wohnsiedlung im Erdgeschoss und hast keine Vorhänge und im Fenster spielen die ganze Zeit Kinder, die konstant auch bei dir zum Fenster reinschauen. Was mir tatsächlich mehrmals schon beim ICE passiert ist, dass ich sitze im ICE immer am Fenster, ja, Wagen 33, Platz 85, der beste Platz, den es gibt bei ICEs. Wenn ihr mal buchen müsst und nicht wisst, welchen Platz ihr reservieren sollt, Wagen 33, Platz 85, merkt's euch, ist der beste Platz. Man sitzt am Fenster und dann passiert's oft irgendwie, dass jemand neben mir oder noch weiter neben mir sitzt und dann guckt, also letztens zum Beispiel wurde so ein Junge neben mir platziert von seiner Mutter hier, und dann hatte ich meinen Laptop draußen und dann er auch so gleich so, guck mal, noch jemand, der sich für Computer interessiert. Und einfach schon bei mir so Fremdscham und beim Jungen auch schon. Ich verstehe dich echt gar nicht. Es tut mir echt leid, ich verstehe nicht, was du sagst. Du musst echt nochmal. Ich habe mittlerweile meinen Browser geschlossen. Ich habe mittlerweile nichts mehr, was irgendwo die Verbindung stören könnte. Das kann nicht sein. Ich kann auch noch mein Mail-Programm schließen, wenn es sein muss. Ich schließe auch mal. TweetDeck ist auch krass. Zieht echt viel. Von mir aus. Muss man mal sagen. Warte, mache ich Spotify zu, Steam mache ich zu, mache ich alles zu von mir aus. Steam läuft dabei noch so ein riesen MMORPG oder so. Ist ihm scheißegal. mein Minecraft-Server gerade gehostet. Naja, auf jeden Fall saß dann dieser kleine verängstigte Junge neben mir und die Mutter ist dann noch so raus auf den Bahnsteig gegangen und als der Zug losgefahren ist, hat sie so zum Fenster reingeguckt und so ganz energisch gewinkt, so extrem energisch dem Jungen zugewunken. Der hat seine Mutter nicht mal angeschaut, weil es ihm so peinlich war und hat einfach nur nach vorne gestarrt, weil die Situation so unangenehm war und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, der Mutter zurückzuwinken, weil ich die Situation so unangenehm fand, zu sehen, wie eine Mutter, die jetzt gerade irgendwie ihr Kind in ein Konzentrationslager schickt oder was auch immer, irgendwie einen Zug setzt zum bösen Stiefvater und winkt mit Tränen in den Augen ihrem Kind zu und der Sohn winkt nicht zurück, dass ich mir dachte, ich kenne hier niemanden, aber ich muss jetzt stellvertretend zurückwinken. Auch gar nicht, dass du auf den Gedanken gekommen bist, dass es für die Mutter vielleicht viel schlimmer ist, wenn ein fremder Junge zurückwinkt, als wenn gar nichts kommt einfach. So, dass sie es doch weniger haben wollte. Ja, das ist einfach so ein Reflex, wenn jemand zuwinkt, dass man dann einfach auch mal zurückwinkt irgendwie. Ein bisschen komisch, aber naja. Naja. Wie gesagt, ich wollte nochmal auf diese Star Wars Geschichte zurück. Und ich bin ein Riesenfan. Ja, ich weiß. Und dann ich versuche das Thema immer zu verzögern. Okay, ich bin gespannt, wie du das nächste Mal hinkriegst. Ich erzähl mal weiter. Du kannst dann irgendwann dazwischen steigen, wenn du die Möglichkeit siehst. Ich bin gespannt, wo das sein wird. Dinosaurier. Okay, los. Das gibt auch noch die andere Melodie von Jurassic Park. Das ist auch, aber da kann man nicht so geil. Du warst ja im Star Wars Museum. Das ist echt uncool von dir. Das Einzige, was du noch hätte schlimmer machen können, ist zu sagen, du hast ja die beste Geschichte der Welt im Star Wars Museum erlebt. Erzähl doch mal, wie war das denn so? Das wäre noch scheißegal gewesen, aber das ist auch schon schlecht jetzt. Ja, ich war im Star Wars Museum. Es war wirklich toll. Man kommt da hin, dann kriegt man erstmal diese so ein Transponder um, dass man irgendwie, wenn man in bestimmten Bereichen steht, hat man auf dem Kopfhörer, hört man dann so ganz kurzer Geschichten. Einschnitt. Ja. Ganz kurz, damit die Zuschauer und ich mir das besser vorstellen können. Beschreib doch mal ein bisschen das Publikum in einem Star Wars Museum. Mit wem warst du da unterwegs? Man kommt erstmal in so einem Raum, wo Han Solo einem sagt, wo man ist. Das ist ein Raum, wo man erstmal den ganzen Film sehen muss, ein Erklärvideo, und dann öffnet sich der Raum und man kann durch die Ausstellung gehen und kriegt hier mal Infos und da Infos und du kannst auch interaktiv mitmachen. Und in diesem Raum am Anfang war schon relativ deutlich zu sehen, was die Zielgruppe ist. Es sind alte, dicke Männer in verwaschenen Star-Wars-Anzügen oder Pyjamas. Ich weiß nicht genau, ob diese T-Shirts, die sie getragen haben, immer als T-Shirts benutzt wurden oder manchmal auch als Pyjamas benutzt wurden. Oder manchmal schon als Lappen, weiß nicht, Töpfe abzuwischen oder so. Solche Männer, die sehr dick sind, sehr lange Haare haben, eigentlich so, wie man nicht bei diesen Simpsons, dieser Simpsons-Comic-Typ. Der Comic-Book-Guy, ja. Mhm. Genauso, also Schwangerschaftshosen tragende, mit 40er, das war so die Zielgruppe. Finde ich sehr sympathisch. Das ist die einzige Zielgruppe, in der ich mich übergeordnet fühle. Mhm. Eigentlich so. Das war sehr toll. Und die haben sich dann, konnte man dann wirklich so interaktiv seinen eigenen Jedi erstellen. War ganz cool, besonders für die Kinder da und besagte Zielgruppe der dicklichen Schwangerschaftshosen tragende, war das auch sehr interessant, weil die wollten natürlich dann die richtig coolen Jedis haben. Und die haben natürlich auch nicht die Jedis genommen, wie jeder normale Mensch da, sondern die haben sich dann irgendwie so ein Bounty Hunter, so ein Kopfgeldjäger erstellt und dann so den coolsten Namen sich ausgedacht und haben es richtig ernst genommen. Und am Ende gab es dann diese Situation, dass man halt so große Videoleinwand vor sich hat und da konnte man sein Band, mit dem man die ganze Zeit seinen Jedi erstellen konnte, konnte man dann an die Wand halten und dann hat sich der Jedi gebildet, den man die ganze Zeit erstellt hat. Und es war halt, bei allen war das so random-mäßig und die hatten sich halt wirklich Mühe gegeben. Und es war einfach wahnsinnig cool. Die Geschichte, die da erstellt ist, war dann wahnsinnig cool. Die haben es echt ernst genommen, das war ganz lustig. Du bist mittlerweile auch, lebst du noch? Ich habe mich gerade verschluckt. Siehst du mal. Und Wahnsinn, ne? Ich habe mich gerade meinem Tee verschluckt. Was hast du denn für einen Jedi dir geholt? Ich hatte, das ist ja sehr nerdig, ne? Aber ich hatte Admiral Akbar, diese Rasse. Diese, man weiß nicht genau, ist es ein Fisch, ist es ein so Schrimp, so Schrimp-mäßige Klasse war das. Die hießen Mon Calamari, hießen die sogar. Mon Calamari. Es ist so schwer, das ernst zu nehmen. Es ist, selbst als Hardcore-Fan, glaube ich, muss man da sagen, nee. Es waren Originalrequisiten da. Es waren Modelle da. Es waren sehr viele interaktive Punkte da, wo man Geschichten erzählt bekommen hat. Dann irgendwie zwischendurch, um halt seinen Jedi erstellen zu können, und dann gab es da so Abschnitte, ja, die ersten Ereignisse, die einen Charakter prägen, die Freunde, die einen Charakter prägen. Und dann konnte man sich in so Bereiche stellen und so einen Erklärfilm anhören, der aber gar nichts mit Star Wars zu tun hatte. Einfach so, wo einfach, ja, Menschen bestehen aus Zellen. Und dann hat man irgendwann Freunde. Und die Freunde, mit denen man abhängt, mit denen, die formen einen Charakter. Schritt 2. Und dann die ersten Ereignisse, die man erlebt, die formen einen. Wenn du ein Fußballturnier gewinnst, ja, fuck Fußballturnier, ich bin bei der Star Wars-Ausstellung, ich will über Star Wars wissen. Und dann kamen da so Erklärfilme, die nichts damit zu tun hatten, sondern die einfach irgendwie mit Charakterbildung zu tun hatten. Ich weiß jetzt perfekt, ich weiß nichts über Star Wars mehr, aber ich weiß, wie Charakter gebildet wird. Also ich weiß genau, wie ich ticke jetzt. Das wäre so ja, aber das ist doch Star Wars. Star Wars, da geht's doch um die Entwicklung, darum, was, dass man den richtigen Weg geht, dass man eben nicht auf die dunkle Seite der Macht gerät, sondern dass man enge Freunde hat, dass man die Macht in sich spürt. Das ist doch wichtig, auch für die jungen Leute, dass sie nicht nur Star Wars als Science-Fiction-Universum, sondern auch die Ideologie, die Philosophie hinter Star Wars verstehen. Das ist doch viel wichtiger. Darum geht's doch eigentlich. Ja, genau. Deswegen lieben wir doch Star Wars. Nicht wegen den X-Fightern und den TIE-Fightern, X-Wing und den AT-ATs. Nee, sondern wegen dem Herzen. Ich hab mir ja aus Lego einen Star Wars AT-ST gekauft. Gebe ich hier ganz offen zu. Ich finde das total geil. Ich finde diese Star Wars Sachen von Lego einfach gut. Da habe ich auch gerne mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Die 1500 Euro waren es mir echt wert, muss man sagen. Minus eins für die Liebesfalle, würde ich sagen. Naja, es ist schon. Also klar, es passt schon ins Corporate Design der Wohnung. Die in dein Zimmer kommt und sagt: Einerseits drei Gitarren an der Wand, andererseits AT-ST aus Logo neben dem Bett. Ja, sind immer noch ein Plus zwei. Am Ende steht immer noch ein Plus zwei. Immer noch ja. Plus zwei, ja. Ich glaube, du kannst dir noch zwei Sünden leisten. Dann musst du allerdings schon langsam. Ja, ich hole mir immer für jedes Nerd-Ding, was ich mir hole, hole ich mir eine Gitarre mehr an die Wand. Und irgendwann, das ist immer so meine Rechnung. Das Gleichgewicht der Macht behalten. Ja, finde ich ganz cool. Ja, und da war es so, da hat ein Teil gefehlt. Also bei diesem Lego-Ding, wo wirklich viele Teile auch drin waren, ist es halt schade, weil man es wirklich auch ins Regal stellt, weil es echt gut aussieht. Und hat ein Teil gefehlt. Und dann habe ich, und Lego passt ja auch ein bisschen in unser Thema, dachte ich mir, und dann erzähle ich mal diese Geschichte. Und dann habe ich Lego geschrieben, hört mal, mir fehlt ein Teil und könnt ihr mir das nicht schicken? Und Lego, muss man sagen, ist echt der beste Verein der Welt. Und ich habe mir dann eine Mail geschrieben, das tat mir so leid. Es tat mir so leid, dass ich mich beschwert habe. Dann kam so eine Mail zurück, oben links mit diesem süßen Lego-Zeichen. Da rechts daneben ist dann so ein kleines, süßes Lego-Männchen mit so einem, in so einer Service-Uniform. So, ja, Kundenservice, hat so ein Headset um und so ein kleines Lego-Männchen. Und dann steht da drin, ja, dann entschuldigen sich so auf 5 DIN A4 Seiten ausgedruckt, entschuldigen sie sich dann, dass ein Teil fehlt und schreiben dann, ja, ich hoffe, es ergibt sich für uns in der Zukunft noch einmal eine Gelegenheit, ihre Erfahrungen und unser Spielzeug zu erfüllen und so ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Oh. Und ich wollte was zurückschreiben, behaltet es. Es ist perfekt so, wie es ist. Es braucht das Teil gar nicht. Ich habe mich vertan. Behaltet es einfach. Und jetzt haben die mir dann kostenlos dieses Teil zurückgeschickt und es tat mir wirklich leid, dass ich mich da beschwert habe. Also ich habe mich nicht beschwert, ich habe einfach das Teil irgendwie gefordert. Aber das hat mir echt leid. All die sind schon die ja, Besten. Legos, da gibt es ja auch viele so Videos im Internet, wo dann irgendwie so ein Kind ewig lang nach einem bestimmten Lego-Set sucht und spart. Und dann, wenn er genug Geld hat, dann gibt es das Lego-Set nicht mehr von so einem smaragdgrünen Zug. Und dann schreibt er eben an Lego so von wegen, ich habe so lange gespart. Und dann schickt ihm Lego einfach diesen Zug kostenlos. Mal 10 Mal. Das auspackt. Die sind die letzten Menschen der Welt. Mal. Ja. Ja, aber, ja, in den Medien hört man nicht so viel davon, dass diese bunten Legosteine irgendwo in Kambodscha unter sklavenähnlichen Bedingungen hergestellt werden. Das glaube ich nicht. Ich glaub, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube, die werden in Dänemark selber hergestellt. Ist ein dänischer Konzern. Lego heißt ja Lego auf Deutsch. Ja. Was heißt Lego? Stimmt. Ganz wichtig, wo man echten Lego-Fan von einem Fake-Lego-Fan unterscheiden kann, die Mehrzahl von Lego ist auf gar keinen Fall Legos. Legi. Niemals darf man Legos sagen. Die Mehrzahl ist auch Lego. Können wir das mal kurz vielleicht Mutter durchdeklinieren? Sagt, komm, wir können das mal kurz durchdeklinieren. Lego, Legas, Legat, Legamus, Legatus, Legant. Nee, wir haben es jetzt konjugiert. Ja. Es ist, glaube ich, eher Lego, Lego, Legum, Legu, Legus, Legu, Legum, Legarum, Legis, Legos, Legis. So eine Art. Sowas in der Richtung, ja. Das heißt, wenn eure Mutter sagt, hey, räum mal deine Legos auf, kannst du sofort sagen, pff, fick dich, Mutter, du hast keine Ahnung, worum es hier geht. Kannst du aus dem Zimmer stolzieren. Ach Mensch, die alte Zeit, ne? Damals, als man noch mit seinen Eltern gestritten hat, als Zimmer aufräumen noch das größte Problem war, das man hatte und ansonsten einfach Samstagmorgen schön im Pyjama vor den Eltern aufgestanden ist, um noch ein bisschen die guten Cartoons sich anzuschauen. Das war schon eine schöne Zeit, Mensch. Das war echt. Ich bin sonntags morgens immer aufgestanden und habe auf RTL 2 X-Factor das Unfassbare geguckt. Und das war mein Leben. Es ist perfekt. Haben wir darüber schon mal gesprochen, dass es nur 49 Folgen davon gibt? Die irgendwie wirklich? Ich habe das Gefühl, da gibt es 100. Nein, es gibt nur 49 Folgen. Und ich habe mich auch relativ früh gefragt, warum ich alle Folgen schon kenne. Ich dachte mir, bist du so ein Freak jetzt, dass du schon alle Folgen kennst? Aber es gibt nur 49, die irgendwie seit 50 Jahren auf RTL 2 wiederholt werden und irgendwie noch immer genauso viel Geld reinspielen wie vor 1000 Jahren und es sind immer nur 49 Folgen, die jemals aufgenommen wurden. Es gab auch nie eine neue Staffel oder so. Jetzt mal ganz kurz, unter uns Pastorentöchtern, X-Faktor das Unfassbare, ist doch von vorne bis hinten Bullshit, oder? Als ob diese wahren Geschichten in irgendeiner Weise auch wahr wären. Wenn überhaupt, gibt's mal irgend so einen Bericht von irgendeiner betrunkenen Witwe, die irgendwie in Katzen irgendwie dann versucht hat zu erzählen, ja, da sind irgendwelche Schaufensterpuppen zum Leben erwacht und da war ich im Keller und dann haben die sich bewegt und die so, okay, klar, passt, ist also wahr. Das war doch alles Bullshit, oder? Das glaube ich auch. Von vorne bis hinten. Die sagen ja auch, die basieren auf einer wahren Geschichte und ich sag mal, Dinge, die nach einer wahren Geschichte passiert sind, sind ja auch nicht passiert. Ja, Harry Potter basiert auch auf einer wahren Geschichte, das kannst du auch erzählen, das ist einfach kompletter Bullshit. Aber trotzdem saß man davor so, nee, genau wie das Star Wars. Ist wahr. Star Wars basiert auch auf einer wahren Geschichte, nur halt in einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Geschichte ist halt weit, weit entfernt. Man muss sagen, wir haben es da echt gegen alles abgesichert. Ne? Man kann nicht sagen... Vor langer, langer Zeit, ne? Vor langer, langer Zeit. Wo wir uns auch mal diskutiert Star haben, inwieweit diese... in der Vergangenheit. Genau, inwieweit das überhaupt wichtig ist zu sagen. Ja. Ja, vor allem, viele denken ja, Star Wars sei Science-Fiction. Irgendwie in der Zukunft wird es mal genauso sein wie Star Wars mit fliegenden Autos und irgendwelchen Robotern. Nee, Star Wars spielt in der Vergangenheit, vor langer, langer Zeit. Das ist alles schon vorbei, das ist alles schon gewesen. Es wird nicht mehr so, liebe Freunde. Das ist auch nostalgisch, ne? Sich an Star Wars ist doppelt nostalgisch. Es liegt doppelt in der Vergangenheit, in seiner Kindheit und einfach nochmal vor 200.000 Jahren wird es auch nochmal gegeben haben. Das ist alles schon vorbei. Daher weiß George Lucas das ja auch. Sonst wüsste der das ja gar nicht, wenn das in der Zukunft liegen würde. Denkt doch mal nach, Leute. Die Frage ist dann nur, wie er in diese weit, weit entfernte Galaxis, in diese weit, weit entfernte Galaxis, ist ja nicht nur ein weit. Ja, super, ne? Doppelt. Aber weit, weit. Kannst dich juristisch komplett absichern. Muss man mal sagen. Du musst mir mal kurz einen Gefallen tun. Genau wie die unendliche Geschichte. Du musst mir mal kurz einen Gefallen tun. Und zwar ist ja wieder Projektarbeitsphase. Und ich bin gerade dabei, so meine Projektarbeiten irgendwie zusammenzubekommen, irgendwie. Und ich habe nicht so gewissenhaft gearbeitet, deswegen musst du mir erstmal kurz einen Gefallen tun. Und zwar, ich muss einen O-Ton eines Experten einfügen. Und ich hatte einen Experten leider nicht. Und du bist jetzt der Experte. Du heißt Bernd Heinrich und musst folgenden Satz sagen. Du musst den ohne Scheiß, ich nehme den jetzt hier aus dem Podcast-Ufer einfach dann in meine Projektarbeit auf. Aber du musst ihn mal kurz sagen. Du musst ihn sagen, der heißt, der Satz ist, der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man den politischen Willen hätte, würde man eine Regelung hinbekommen. Okay? Ja. Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Ja, ist schon klar. Wenn man den politischen Willen hätte, würde man eine Regelung hinbekommen. Würde man es hinbekommen. Und das ist jetzt echt wichtig. Und du musst es halt so spielen, als wärst du der Experte und würdest das sagen. Es geht um so einen Gesetzesentwurf. Und der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Okay. Und bist du bereit für den ersten Entwurf? Ja. Okay, 3, 2. Also das ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man den politischen Willen hätte, könnte man das so durchsetzen. Dankeschön. War das der richtige Satz? War nicht der richtige Satz. Kannst du mir den Satz nochmal schicken, ganz kurz, per Messenger? Da war schon viel Gutes dabei, fand ich jetzt. Aber kannst du mir vielleicht eine Frage stellen davor? Dann kann ich es, glaube ich, besser spielen. Wenn du mir eine Frage stellst, auf die ich dann antworte. Okay, warte mal. Ich kann auch eine Rolle spielen, wenn du willst. Ja, also da ist schon eine Menge politischer Willen dabei. Wissen Sie, in der Vergangenheit war es ja oft so, dass es... Wo kommt Jesus? Ach so, per Skype. Okay. Oh Mann, ey. Das ist ja so scheiße. Also wer denn? Der ist, also rechtlich der Gesetzes- ist der schon mal einwandfrei. Du hast mit Kollegen, also ich kurz mal hier ein bisschen Method Acting. Du hast mit Kollegen einen Gesetzesentwurf entwickelt. Der wurde aber abgeschmettert. Der ist rechtlich einwandfrei. Der wurde abgeschmettert mit der Begründung, der wäre rechtlich nicht einwandfrei. Ist er aber. Also musst du sagen, der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Also wenn man den politischen Willen hätte, dann würde man auch eine Regelung hinbekommen. Du bist auch so ein bisschen wütend schon, so ein bisschen angepisst von der Gegenpartei. Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man den politischen Willen hätte, würde man die Regelung hinbekommen. Du hast gesagt, ich soll dir vorher eine Frage stellen. Okay. Okay, damit du dich besser reinfühlen kannst. Ja. Warum spielt Star Wars in einer weit, weit entfernten Galaxis? Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man jetzt noch den politischen Willen hätte, würde man eine Regelung hinbekommen. Danke. Kannst du den ersten Satz noch ein bisschen besser spielen vielleicht? Also der muss ein bisschen... Gute alte Regieanweisung. Kannst du vielleicht nochmal den ersten Satz nochmal besser machen? Der zweite? Okay. Den ersten nochmal besser. Oder den zweiten schlechter, je nachdem. Darf nur kein Gefälle sein. Ja, genau. Das muss einfach... Aber betone nicht auf rechtlich, ne? Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Nee, der ist rechtlich schon mal einwandfrei. So. Also der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Der... Der ist schon die Betonung. Die Betonung ist schon auf rechtlich. Rechtlich gibt's kein Problem, nur der politische Wille ist das, was fehlt. Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man jetzt noch den politischen Willen hätte, dann würde man eine Regelung hinbekommen. Danke, das war's. Perfekt. Nochmal? Nee, das war ja auch falsch. Nochmal. Komm, noch mal. Stell nochmal eine Frage. Dann müssen wir es durch. Wenn du nebenbei Bock hast, kannst du nochmal vielleicht Skype improvisieren, improven, dass er da vielleicht nochmal, dass ich dich wieder höre. Aber. Sag mal, sollen wir uns eigentlich die Skype-Premium-Version kaufen? So teuer ist die eigentlich gar nicht, oder? Ja, hat man dann irgendwie Highspeed-Skype oder so? Also, ja, man hat würde schon reichen, wenn ich dich hören kann, mindestens. Aber ich höre dich immer nur. Absolut, man hat Highspeed-Skype, man kann auch zu Festnetzanrufen anrufen und man hat viele weitere Boni, die das Erlebnis des Skype-Anrufs weiter verbessern. Und wenn man Freunde einlädt, kriegt man Rabatt. Der ist rechtlich schon mal einwandfrei. Wenn man den politischen Willen hätte, würde man eine Regelung hinbekommen. Ja. Dankeschön. Gut. Wunderbar, gerne. Dafür sind wir doch da, muss man mal sagen. Es wird eine Und wie machst du das? Also wie fügst du das in deine Projektarbeit ein? Das ist eine Art Radiobeitrag. Word-Dokument, wo dann so eine MP3 dabei ist, oder wie? Ja, du machst ja, wir machen aus unseren Folgen eh immer eine MP3, bevor wir die hochladen. Dann dachte ich mir, kann ich mir auch einfach den Satz rausnehmen, den du da. Nee, aber also welches Format hat denn deine Projektarbeit? Ein Radiobeitrag. Also nur Audio? Nur Audio, tatsächlich, ja. Aha. Sonst würde ich das okay. So. Und es ist komplett gefaked von vorne bis hinten, oder was? Alter, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich einfach nicht. Ich höre nicht, was du sagst. Der Radiobeitrag ist komplett gefaked. Ich höre nicht, was du sagst. Dann improvisier, dann mach Musik an. Dum, dum, dum, du bist ganz dum, weg, du bist ganz dum, weg, dum, leider. Dum, dum, dum, dum, ich muss nochmal auflegen. Dum. Okay, Comeback, das große Comeback mit Gitarrenbegleitung. Wenn ich mal wieder durchs Gelände eier und mich dabei als lebende Legende feier. Als Selbstläufer. Es geht nicht, ich verstehe dich einfach nicht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Als Einzelgänger. Ich sehe dich nicht. Guten Armbrüll. Wie 100 Mainzelmänner. Oh Gott. Ich bin kein Rapper. Ja. Ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? So, es tut uns wahnsinnig leid. Wir müssten die Folge leider abbrechen. Das ist noch nie vorgekommen in der Geschichte der 23 Jahre langen Podcast-Erfolgsgeschichte. Das stimmt nicht ganz. Wir haben schon mal eine Folge abgebrochen, haben sie dann aber nicht veröffentlicht. Das wird die erste Folge Podcast UFO Express, die für zwischendurch sozusagen als Snack, die Snack-Aufgabe, falls du mal irgendwie kurz auf dem Weg in die Arbeit oder beim Einkaufen mal kurz so für 30 Minuten was zwischen die Ohren brauchst. Das kam jetzt ungefähr so bei mir an. So, jetzt war die kleine Snack-Ausgabe. Für zwischendurch. Naja. Okay, gut. Wir versprechen, dass wir diese Woche nochmal was aufnehmen, was Kleines, und noch ein bisschen was hinterherlaufen. Dann vielleicht mit einem musikalischen Gast und oder einem neuen Hörspiel. Wir können ja mal eine Bonusfolge machen und die mal ein bisschen anders aufziehen. Vielleicht mit einem Gast schickt uns eure Vorschläge, was auch immer. Und ihr könnt uns mal sagen, wie das gefällt. Vielleicht reicht uns ja eine halbe Stunde. Wir nehmen einfach zweimal die Woche auf. Kann man ja auch mal überlegen. In diesem Sinne. Ja, mehr und dafür kürzer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und auch ansonsten. Keine Ahnung, was Florentin gerade sagt. Oder was auch immer. Macht's gut. Wir heben ab. Bis zum nächsten Mal.